Daher neigen viele dazu, eindeutige Tugendsignale zu senden. Diese Signale haben mindestens zwei Funktionen. Zum einen können wir mit geringem Einsatz Punkte auf unserem Moralkonto sammeln und uns so als tugendhaft und rechtschaffen darstellen. Zum anderen erleichtern diese Botschaften den sozialen Umgang, weil sie uns eindeutig einem Lager zuordnen. Wie bei anderen sozialen Informationen, etwa über das Geschlecht oder die sexuellen Präferenzen unserer Mitmenschen, haben wir auch bei der moralischen und politischen Gesinnung gerne Klarheit. Diese Tendenz ist ein Grund dafür, warum im Online-Diskurs die zur Schau getragene Empörung an den radikalen Außenposten die gemäßigten Stimmen aus der gesellschaftlichen Mitte übertönt, wo viele sich nicht auf einen rechten oder linken Gesinnungsdiskurs einlassen wollen. Unser Hang zur moralischen Vereindeutigung hat aber nicht nur einen sozialen, sondern auch einen individuellen Grund. Identität lässt normalerweise keine Abstufungen zu. Wir würden nicht sagen, Jim aus dem Gedankenexperiment sei nach dem Unfall noch zur Hälfte er selbst. Weil wir unausgesprochen Identität absolut verstehen, färbt das vielleicht auf ihren Kern, die Moral, ab. Wir haben jedenfalls den Eindruck, wir könnten in moralischen Urteilen nicht unentschieden sein, etwa ob man die Herstellung von Plastik verbieten sollte oder ob die Seenotrettung von Flüchtlingen geboten ist, weil wir mit jedem moralischen Urteil auch über uns selbst etwas aussagen. Sogar wenn wir unschlüssig sind, müssen wir uns festlegen. Die Alltagsmoral gestattet im Gegensatz zum Recht und zur Ethik selten Graustufen, obwohl sie nach gründlicher Überlegung viele hat.